wenn man traurig ist, kann man beten, da hat man Trost. Danke, dass du uns wieder beschützt hast und danke für das Essen. Amen. Amen. Ich finde am Gebet super, dass Gott immer für mich da ist und dass er auf mich aufpasst. Und lieber Gott fürs gute Essen. Und Gebet bedeutet für mich, mit Gott reden. Das ist meine Mama. Wann beten denn die Mama? Weil ich ihren Kopf, so einen Riss im Kopf hatte. Dann haben wir für sie gebetet. Oder ja, einfach mit Gott zusammen sein. Ich wünsche mir von ihm, dass er mir Rückenwind gibt. Viele Menschen beten nur in Not und wenn sie dann wieder, wenn es ihnen wieder besser geht, dann hören sie auf zu beten und vernachlässigen alles wieder. Meine Mama hat gerade eine neue Arbeit gekriegt und dafür habe ich gebetet. Ich wünsche mir von ihm, dass er mir dabei hilft, Fehler zu vermeiden, die ich so oft am Tag tue. Ich bete oft vor Mahlzeiten, aber auch vor langen Fahrten. Bete bekomme ich neuen Mut. Danke, dass wir Geburtstag feiern können. Ich bitte Gott sein, dass ich wieder glücklich bin und alles wieder gut wird. Ich stärke das meinen Glauben und meine Seele. Oder vor schwierigen Situationen. Ich bete vor Arbeiten, vorm Schlafen gehen. Ich bete, weil ich Trost brauche. Ich hoffe, Gott, dass du bei uns bist. Und wenn was Wichtiges ist. Wenn man traurig ist, kann man beten, dann bekommt man Trost. Danke für das Essen. Danke, lieber Gott, für einen schönen Tag und danke, dass wir Kaninchen haben und dass wir nicht im Hochhaus wohnen und wir nicht im Garten hatten. Und danke, dass wir eine Familie haben. Danke, dass Papa doch frei hat. Amen. Ja, schönen guten Abend. Hier gibt es noch mehr Menschen, die kein Hochdeutsch können. Ich fühle mich wohl hier. Jeder von uns, jeder von euch weiß, was ein Schimmel ist. Also nicht der Schimmel, der sich so an der Tomate festsetzt oder am Marmeladenglasdeckel, sondern der über die Wiese springt, der Schimmel. Klar? Ein weißes Pferd. Und was ist ein weißer Schimmel? Ist immer noch ein weißes Pferd. Also wenn ich weißer Schimmel sage, dann kriegt ihr auch nicht mehr Informationen, als wenn ich Schimmel sage. Ja, auf Süddeutsch würde man sagen, das ist doppelt gemobbelt. Die Sprachwissenschaftler nennen so eine Aussage Tautologie. Also wenn man gar nichts Neues sagt, wenn man einer Aussage noch was dazufügt. Also tote Leiche oder nasser Regen oder kaltes Eis, das sind alles Tautologien. Oder auch wenn ich sage, unsere Bundeskanzlerin ist eine Frau. Ja, das ist auch eine Tautologie. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass das Thema von heute Abend eine Tautologie ist. Ja, da heißt es nämlich mit Gott per Du, mit dem Heiligen Geist beten. Und das ist eine Tautologie. Denn beten geht gar nicht ohne Heiligen Geist. Beten ist schon immer mit dem Heiligen Geist. Und wenn ich jetzt sage, mit dem Heiligen Geist beten, habe ich eigentlich doppelt gemobbelt. Und das ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Denn wenn uns das nicht klar ist, dann könnte da so eine leichte Täuschung in uns entstehen. Also so wie bei dem Schimmel, dass ich sage, okay, Schimmel ist ein weißes Pferd und ein weißer Schimmel, der ist noch ein bisschen weißer als weiß. Nee, Quatsch. Und genauso könnte das aber auch mit dem Beten passieren, wenn wir sagen, mit dem Heiligen Geist beten, da könnte sich so eine Täuschung, ein Missverständnis in uns einnisten, nämlich es gibt das normale Beten. Und das ist das, was du und ich so machen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast oder Vater unser, der du bist im Himmel. Und so, das ist das normale Beten. Und dann gibt es noch das Beten mit dem Heiligen Geist. Das ist dann das ganz Spezielle, das ganz vollmächtige Beten. Das ist dann so das Beten vielleicht für die Charismatiker oder für die, die ganz besonders Spezialisten sind im Beten. Und genau so ist es nicht. Wenn wir beten, beten wir mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte euch das so ein bisschen näher erklären und uns vor Augen führen mit einer Geschichte, die im Johannesevangelium steht, in Kapitel 4. Viele von euch kennen diese Geschichte. Jesus ist unterwegs in einem samaritanischen Dorf oder in der Nähe eines samaritanischen Dorfes und er macht Rast an einem Brunnen, Jakobsbrunnen. Und seine Jünger gehen ins Dorf, um irgendwas zu essen zu besorgen. Jesus bleibt zurück, ganz alleine. Und da kommt so eine Frau. Um die Mittagszeit, 12 Uhr, um Wasser zu holen. Kein Mensch geht normalerweise um 12 Uhr Wasser holen. Ist viel zu heiß, bleibt man zu Hause. Abends holt man Wasser, morgens vielleicht. Aber diese Frau hat ihre Gründe. Und Jesus fängt ein Gespräch mit dieser Frau an. Wie gesagt, wenn du die Geschichte nicht mehr so ganz im Kopf hast, lies einfach mal nach Johannes 4. Ich kann sie jetzt nicht vorlesen, ist zu lang, ist ein ganzes Kapitel. Jesus fängt ein Gespräch an mit dieser Frau, bittet sie um Trinken und dann geht es plötzlich gar nicht mehr ums Wasser, sondern um den tiefen Durst, den jeder von uns spürt, tiefe Sehnsucht nach echtem Leben. Und Jesus sagt, hey, ich kann dir echtes Lebenswasser geben. Die Frau sagt, ja klar, her damit. Dann muss ich nicht mehr jeden Tag in dieser sengenden Hitze herkommen und Wasser holen. Einmal ist genug, her damit. Und Jesus sagt, geh heim, hol deinen Mann. Und dann wird die Frau verlegen und sagt, ja, ich habe gar keinen Mann. Jesus sagt, stimmt. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist gar nicht dein Mann. Und plötzlich spürt die Frau und sagt, hey Jesus, du bist ein Prophet. Und jetzt, wo sie schon mal dran ist, wo sie einen echten Propheten, wann hat man schon mal die Gelegenheit, so mit einem echten Propheten so bestimmte Fragen zu klären, sagt sie, hey, du kannst mir doch dann sicherlich, wenn du ein Prophet Gottes bist, erklären. Schau mal, es gibt hier immer so Streitigkeiten. Ihr Juden, ihr sagt, man soll in Jerusalem anbeten und die samaritanischen Geistlichen, die sagen, der Berg Gerizim ist eigentlich der richtige Berg zum Beten. Sag du mir, wie betet man Gott richtig an? Und Jesus sagt ihr einen Satz und über den denken wir noch ein bisschen nach. Er sagt zu ihr, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Mit anderen Worten, was Jesus hier sagt, liebe Frau, kein Berg ist hoch genug, um Gott wirklich anzubeten. Kein Leben ist heilig genug, um Gott wirklich anzubeten. Keine Tradition, keine kirchliche, keine religiöse Tradition ist rein genug, um Gott wirklich anzubeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus sagt hier, in einer Kommunikation müssen sich Sender und Empfänger entsprechen. Ja? Es gibt einen Sender, der sendet ein Signal aus oder sagt was und auf der anderen Seite gibt es einen Empfänger und die beiden müssen zueinander passen, sonst klappt das nicht mit der Kommunikation. Ja, das leuchtet uns allen ein. Also, wenn ich vor meinem Computer sitze und er fordert mich auf, das Kennwort einzugeben, kennen wir alle, ja? Oh, was war das nochmal? Dann kann ich mich 2 Stunden lang vor diesem Bildschirm hinknien und sagen, bitte, bitte lass mich rein in das Programm. Öffne dich. Das interessiert diesen Computer überhaupt nicht. Ja. Mit dem Hammer ist es auch nicht so gut. Meine Art der Kommunikation muss dem Empfänger entsprechen. Ja, oder wenn ich zu diesem wunderschönen Flügel da hingehen würde, wenn ich versuchen würde, mit der Bohrmaschine da irgendwas zu machen, wäre das die falsche Methode. Das wäre nicht die Art der Kommunikation, die diesem Instrument angepasst ist. Und so könnten wir noch viele Beispiele anfügen. Wenn ich meinen Vortrag heute Abend auf Chinesisch halten würde, hättet ihr nichts davon, abgesehen davon, dass ich nicht Chinesisch kann. Und was Jesus jetzt dieser Frau sagt, ist eigentlich eine radikale Aussage in 2 Richtungen. In 2 Richtungen. Jesus sagt dieser Frau, beten ist unmöglich. Beten ist menschlich gesehen unmöglich. Denn Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist anbeten. Ein Kapitel vorher hat Jesus gesagt, in diesem Nachtgespräch mit Nikodemus, du bist Fleisch und Blut. Fleisch und Blut, aber können das Reich Gottes nicht ererben. Mit anderen Worten, lieber Nikodemus, liebe Frau am Jakobsbrunnen, du verfügst gar nicht über die Voraussetzungen, um mit Gott angemessen sprechen zu können. Gott ist Geist. Und du müsstest, wenn du angemessen mit ihm reden wolltest, müsstest du im Geist mit ihm sprechen. Aber diese Voraussetzungen erfüllst du gar nicht. Das ist also eine radikale Aussage in die eine Richtung. Das ist erstmal ein Schock. Niemand redet mit Gott, wie es Gott angemessen ist. Wenn das Logo noch da wäre, das hier in dieser Glauco bei diesen Händen unten drunter steht, heißt es gottgemäß beten oder so ähnlich. Und erstmal ist das, was Jesus dieser Frau gibt, eine schallende Ohrfeige. Du kannst das nicht. Gott ist Geist. Du bist aber ein Mensch aus Fleisch und Blut. Eine radikale Absage an alle menschliche Religiosität, an alle Anstrengungen, an alle frommen Leistungen, an alles, was wir von unserer Seite aus unternehmen, um Gott auf unsere Seite zu ziehen. Aber in dieser Aussage steckt auch noch das Evangelium, die frohe Botschaft. Diese Aussage hat auch eine Kehrseite, eine frohmachende, eine überaus beglückende gute Nachricht. Denn was wäre, wenn Gott uns seinen Geist schenkt? Ja, es stimmt, wir sind Fleisch und Blut. Aber was wäre, und wir sind jetzt wieder ein Kapitel vorher, Johannes 3, was wäre, wenn es wirklich stimmt, dass du von Neuem geboren werden kannst? Ich kann jetzt auf diesen Punkt nicht näher eingehen, weil das nicht das Thema ist, aber ich möchte es trotzdem kurz streifen. Gottes Geist bekommen wir, wenn wir uns zu Jesus Christus wenden, wenn wir an ihn gläubig werden. Das steht auch in der Bibel, auch im Johannesevangelium. Das sagt Jesus diesem Nikodemus. Wer mich aufnimmt, wer an mich glaubt, der bekommt von Gott geschenkt den Heiligen Geist. Das ist das wahnsinnige Geschenk, das Gott uns macht, wenn wir uns ihm hinwenden, wenn wir uns bekehren, wie auch immer wir das nennen, wenn wir neu geboren werden. Wie gesagt, ich kann das nicht näher erläutern, aber wenn du das noch nicht erlebt hast, dann vergiss es mit dem Beten. Ja. Dann hast du keine Chance, mit Gott in eine Beziehung zu kommen. Du kannst machen, was du willst. Du kannst sonntags in den Holstenwall oder irgendwo in die Kirche gehen. Du kannst deine frommen Bücher lesen. Das geht nicht. Du brauchst eine lebensverändernde Hinwendung zu Jesus Christus. Und dann bekommen wir seinen Geist. Also noch einmal, wenn das wahr ist, wenn das stimmt, dass Gott uns seinen Geist schenkt, dann öffnet sich plötzlich für uns ein Universum des Gebets. Denn dann habe ich ja Gott an meiner Seite, wenn ich bete. Haben wir das verstanden? Dann haben wir Gott, habe ich Gott an meiner Seite, wenn ich bete. Gott ist nicht irgendwo auf der anderen Seite, den ich erreichen muss, wo ich meine Harpune, mein Lasso irgendwie auswerfe und hoffe, ja, vielleicht beim 10., beim 20. Mal bleibt es da drüben hängen und dann ziehe ich ein bisschen Gott näher zu mir ran. Nein, ich habe Gott auf meiner Seite. Ich habe nicht irgendwie einen unvollkommenen Übersetzer, der meine Worte so stümperhaft irgendwie übersetzt. Ich habe Gott, der mein Gebet übersetzt. Ich habe nicht irgendwie einen menschlichen Guru, meinen Pastor, meinen Seelsorger, irgendwas an meiner Seite, der mich ein Stück weit höher bringt auf dieser Leiter Gott entgegen. Nein, Gott ist da. Ich habe Gott an meiner Seite, wenn ich bete. Verstehen wir so ein bisschen, was das bedeuten könnte? Das würde heißen, es gibt kein dilettantisches Gebet. Es gibt kein unvollkommenes Gebet. Mit jedem Seufzer bist du direkt im Herzen Gottes. Mit jeder unterdrückten Träne bist du direkt im Herzen Gottes. Verstehst du? Du kannst nichts mehr falsch machen beim Beten. Du musst nicht erst 10 VHS-Kurse besuchen. Wie bete ich richtig? Du hast Gott auf deiner Seite. Gott ist nicht nur auf der anderen Seite, sondern er steht bei dir. Gott hat die Kluft schon längst überbrückt. Gott lässt uns gottgemäß beten. Mit jeder Freude, die in deinem Herzen ist, bist du direkt im Herzen Gottes. Mit jeder Frage, mit jedem Zweifel bist du direkt am Herzen Gottes. Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht unglaublich? Wenn wir das nur ansatzweise verstehen würden, würden wir uns nicht so abkrampfen mit dem Beten. Dann würden wir viel mehr Gebrauch davon machen. Ich kenne das aus meinem Leben, ich kenne das auch aus vielen Gesprächen, aus vielen Begegnungen. Wir haben immer wieder, bekomme ich das, hey, ich habe so eine Sehnsucht, wir haben alle eine Sehnsucht, Gott zu erfahren. Aber die unmittelbarste Möglichkeit, Gott wirklich zu erfahren, ist das Gebet. Weil in jedem Gebet ist Gott involviert. Bei jedem Gebet ist Gott in Aktion. Ob ich das spüre, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das muss gar nicht so sein. Ja, das ist so wie mit der Luft zum Atmen. Meistens merke ich das ja auch nicht. Das ist so eine der größten Entdeckungen für Kinder. Wenn sie plötzlich merken, hey, die Luft, was ich da mache, da ist ja irgendwas da. Wenn es kalt wird im Winter, kann man Luft sogar sehen. Aber das ist nicht immer so. Und so ist das auch mit dem Heiligen Geist. Ich spüre das nicht immer. Manchmal sehe ich was, manchmal spüre ich da auch was, aber das ist gar nicht die Hauptsache. Beten, wenn ich das so verstehe, ist nicht ein Mittel, um irgendwie etwas zu erreichen, ein Mittel zum Zweck, sondern beten ist der Zweck selber. Beten ist nicht irgendwie ein Mittel, um ein Geschenk zu bekommen von Gott, sondern beten ist das Geschenk. Beten ist das Geschenk. Beten ist Gemeinschaft mit Gott. Ich bin plötzlich mittendrin. Mittendrin in Gott. Wenn wir das so verstehen und so lese ich da mein Evangelium, müssten wir unser Verständnis, unsere Definition von Gebet ein bisschen erweitern. Meistens haben wir ja so das Verständnis von Gebet. Gebet ist, ich rede zu Gott. Ist nicht falsch, aber ist zu wenig. Ist lang nicht das, was sich uns eröffnet in diesem Universum, wenn wir verstehen, dass der Heilige Geist in uns wohnt und mit uns an unserer Seite betet. Ich versuche mal so eine behelfsmäßige Definition von Gebet, wie ich das verstehe. Beten ist Gemeinschaft mit Gott, die mir bewusst wird und die ich pflege. Beten ist Gemeinschaft mit Gott, die mir bewusst wird und die ich pflege. Ein paar Dinge sind mir dabei wichtig, damit es ein bisschen konkreter wird. Erstens, diese Gemeinschaft stelle ich nicht her. Die wird mir geschenkt. Da kommt Gott mir zuvor. Diese Gemeinschaft, die stelle ich nicht her. Die wird mir geschenkt. Die ist da. Aber ich bin mir dieser Gemeinschaft nicht immer bewusst. Das ist das Problem. Also wenn ich nachts in meinem Bett liege und vor mich hin schlafe, ist meine Frau auch neben mir. Aber ich merke nichts davon, es ist mir auch nicht bewusst. Aber wenn ich dann aufwache und sie dann atmen höre oder mal rübertaste, plötzlich wird mir bewusst, ah, sie ist da, schön. Dann wird es mir wieder bewusst. Ja? Aber die Gemeinschaft, die ist trotzdem da. Ich lebe nur meistens unbewusst. So ist es auch mit Gott. Gott ist immer da. Ja, Gott ist immer da. Aber ich lebe so oft, als ob er gar nicht da wäre. Es wird mir einfach nicht bewusst. Ich lebe so in den Tag hinein, als ob es ihn gar nicht gäbe. Irgendwann mal fällt es mir plötzlich ein, ach ja, Gott gibt es ja auch noch. Gott ist immer da. Auch wenn ich im Koma bin, er ist da. Wenn ich schlafe, er wacht über meinem Schlaf. Aber beten, habe ich ja gesagt, ist Gemeinschaft mit Gott, die mir bewusst wird. Wo ich plötzlich merke, ah, Gott, hey, du bist ja da. Dieser schöne Sonnenuntergang, hey Gott, du bist ja da. Also, diese Gemeinschaft stelle ich nicht her. Sie ist da, sie ist mir als Geschenk gegeben, aber sie ist mir nicht immer bewusst. Und darauf kommt es an, immer mehr in dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes zu leben. Zweiter Gedanke, in dieser Art von Gemeinschaft oder bei diesem Verständnis von Gebet muss ich nicht immer reden. Ich muss nicht immer reden. Gemeinschaft ist mehr als reden. Es ist so ein Missverständnis, dass wir immer denken, Gebet ist, ich mache den Mund auf, lass ein paar Sätze raus, dann sage ich Amen und dann ist das Gebet zu Ende. Das ist so eine verkümmerte Vorstellung von Gebet. Gebet ist mehr als Worte. Gebet ist viel mehr, als dass ich immer reden muss. Stellt euch eine Beziehung vor, wo immer einer redet. Ist ja scheußlich, schrecklich. Also irgendwann würde meine Frau sagen, jetzt halt endlich mal deinen Mund. Ich will ja auch mal was sagen. Oder ich will einfach mal meine Ruhe haben. Und das führt auch schon zum dritten Gedanken. Beten heißt auch zuhören. Heißt auch wahrnehmen, was Gott mir sagen möchte. Darüber hat ja Michael Diener, glaube ich, gestern mit euch nachgedacht. Mit Offenheit beten. Das Wahrnehmen, was von Gott bei mir ankommt. Und beten heißt natürlich auch reden, weil ich ein sprachliches Wesen bin. Und weil Beziehung pflegen tatsächlich was ist, was elementar mit Sprache zu tun hat. Ja? Also es geht nicht nur um Fühlen, es geht nicht nur um stille Versenkung. Das sind auch alles Formen von Gebet, aber die Sprache gehört doch auch sehr wesenhaft dazu. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, weil ich ein sprachlicher Mensch bin. Und weil das, was in mir passiert, weil ich das meistens mit Sprache durchdenke, verstehe, bewerte, weil ich mich selber organisiere mit Sprache, weil ich meine Beziehung zu Gott organisiere mit Sprache, ich ordne das ein, ich positioniere mich, ich hinterfrage mich, ich bewerte mich, ich denke über mich, über Gott nach, all das gehört natürlich auch mit ins Gebet. Also, Gebet ist Gemeinschaft mit Gott durch den Heiligen Geist. Gemeinschaft, deren ich mir bewusst werde, immer mehr bewusst werde und die ich pflege. Also, beten mit dem Heiligen Geist. Gehe ich nochmal ganz an den Anfang, an das Thema. Beten mit dem Heiligen Geist heißt jetzt nicht irgendwie etwas großartig Neues. Das Kapitel jetzt für die ultra-pneumatischen Spezialisten, für die charismatischen Hardcore-Christen, die jetzt hier heute Abend was Neues lernen, sondern beten mit dem Heiligen Geist ist das, was du schon immer tust, aber du kannst wachsen in dieser Beziehung. Du kannst wachsen in dieser Lebensform, in der Gegenwart Gottes zu leben. Du kannst wachsen darin, dir dieser Gemeinschaft mit Gott immer mehr bewusst zu werden. Darum geht es ja, dass ich diesem Geist Gottes immer mehr Raum gebe in meinem Leben. Dass ich tiefer hineinwachse in diese Gemeinschaft und sie auch bewusst erlebe, auch bewusst gestalte. Wie könnte das aussehen? Ich habe in der Vorbereitung auf heute Abend einfach eine Spur für mich so in den Blick gefasst, die ich jetzt noch ein bisschen mit euch gehen möchte. Eine einzige Spur. Man könnte noch viel mehr zu dem Thema sagen, aber eine einzige Spur möchte ich mit euch noch ein paar Schritte gehen. Und die steckt auch in diesem Satz, den Jesus dieser Frau gesagt hat. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und über diesen zweiten Teilsatz möchte ich jetzt noch ein paar Minuten mit euch unterwegs sein. In der Wahrheit. Im Geist und in der Wahrheit. Was bedeutet das? Was könnte das bedeuten? Nun, ihr alle wisst, jeder von euch weiß das, dass Unwahrheit Gemeinschaft zerstört. Unwahrheit zerstört Gemeinschaft. Wer von euch kann sich an die Zeit erinnern, als er noch Kind war und noch gelogen hat? Wir lügen ja jetzt alle nicht mehr. Aber so als Kind, ne? Jetzt nicht mehr. Wir sind ja alle schon jenseits von Gut und Böse. Aber wer kann sich von euch noch an die Zeit erinnern, als er noch ein Kind war und noch gelogen hat? Gibt's da jemand? Komisch, ich sehe nicht alle Hände oben. Das kann irgendwie nicht sein. Und könnt ihr euch auch noch daran erinnern, was das für ein scheußliches Gefühl ist, wenn man die Eltern anlügt? Und plötzlich merkt, da ist was wie so eine Mauer. Da ist wie eine Blockade. Man kann das gar nicht richtig greifen, aber das ist was wie so eine unsichtbare Gummiwand. Und es fühlt sich einfach nur schrecklich an. Wenn man die Unwahrheit sagt, wenn man unwahr lebt und es nicht ist und es den anderen vorspielt. Seht ihr, das ist genau der Punkt, auf den Jesus hier seinen Finger legt und sagt, hey, Unwahrheit zerstört Beziehung. Und Gebet im Geist, Gemeinschaft mit Gott im Heiligen Geist ist nur möglich, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, uns zu wahren Menschen zu machen. Wenn wir dem Geist Gottes erlauben, uns auf die Unwahrheit in unserem Leben aufmerksam zu machen. Nur dann ist wirklich Gemeinschaft mit Gott möglich. Wie meine ich das? Schaut dieses Kapitel in Johannes 4. Also ich liebe das Johannesevangelium. Ich liebe diese Gespräche, die Jesus dort führt. Die sind mindestens nicht nur mit doppeltem Boden. Die sind dreistöckig, vierstöckig. In diesen Gesprächen entdeckst du immer wieder neue Sachen. Die überraschen mich jedes Mal neu, diese Gespräche, die Jesus da führt. Und als ich über dieses Kapitel meditiert habe, immer wieder gelesen, da ist mir aufgefallen, Jesus demonstriert anhand dieses Gespräches, das er mit dieser Frau führt, sozusagen im Vollzug, was es heißt, in der Wahrheit zu leben, in die Wahrheit zu kommen. Ja? Also was Jesus sagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus wirft das nicht nur so in den Raum und sagt, jetzt guck mal, was jeder sich darunter versteht, jeder denkt sich was anderes, sondern in der Art, wie Jesus dieses Gespräch gestaltet, macht er im Vollzug sichtbar, was das bedeutet, wenn der Heilige Geist jemanden in die Wahrheit führt. Wenn er, Jesus, der Sohn Gottes, jemand in die Wahrheit führt. Also ihr müsst das wirklich nochmal lesen, es haut euch um, ja. Also dieses Gespräch, das ist wirklich ein Modell für unser Beten. Ein Modell für das, was der Heilige Geist mit uns tun möchte, wenn wir wirklich Gemeinschaft haben möchten mit Gott. Ich kann nur noch ein paar Hinweise geben. Erstens, als diese Frau zu diesem Brunnen kommt, hat sie noch keine Ahnung von ihrer eigentlichen Sehnsucht. Ja, das ist der erste Hammer in diesem Gespräch und das ist auch der erste Hammer, wenn du wirklich anfängst zu beten. Diese Frau meint, sie braucht Wasser. Und das braucht sie natürlich auch. Also sie hat keine Ahnung in diesem Moment, was tief in ihrem Herzen an Sehnsucht da ist. Ihren eigentlichen Hunger, ihre Sehnsucht nach Leben. Ihre Sehnsucht nach Vergebung, nach echter Beziehung, den hat sie schon längst begraben. Ja, wenn du das 5-mal hinter dir hast und mit dem 6. Mann, da traust du dich sowieso überhaupt nicht mehr zu heiraten, weil du sowieso keine Erwartungen mehr an die Liebe, an das Leben, an die Ehe, an irgendetwas hast. Ja, das sagt doch sehr viel über dich aus. Diese Frau spürt gar nicht mehr, wonach sie Hunger und Durst hat. Glaubst du, dass es bei dir und mir anders ist? Schau, wenn du wirklich ehrlich werden möchtest an diesem Punkt, dann heißt es, du fängst an zu beten und sag, Herr, segne meine Ehe. Bitte gib mir mehr Geld, lass mich nicht mehr arbeitslos sein. Gib mir dies und gib mir das und meine Kinder und meine Gesundheit. Aber das ist vielleicht gar nicht dein tiefstes Bedürfnis. Du weißt gar nicht mehr, was du brauchst. Du lässt weder Gott noch sonst jemanden überhaupt noch an dein Herz. Du glaubst dir selber nicht mehr, dass das möglich sein soll. Du hast das alles versteckt, du hast das alles vertuscht. Und du sagst, gib mir das und gib mir jenes. Und du meinst, das zu brauchen, lebensnotwendig zu brauchen. Und Jesus sagt, du brauchst was ganz anderes. Das ist der Anfang vom Beten, dass Jesus uns vielleicht dorthin führt, das zu entdecken, was wir eigentlich brauchen. Das kann schmerzhaft sein. Das kann schmerzhaft sein. Wenn Gott dir das aufdeckt in deinem Leben, wo du dich mit Scheinbedürfnissen befriedigst, weil du Gott gar nicht mehr zutraust, dass er dein Herz stillen könnte. Der zweite Punkt, den Jesus hier angeht, diese Frau lebt ein Leben der Scham. Ein Leben der Scham. Nicht nur der Schuld, auch der Scham. Warum kommt sie mittags an diesen Brunnen? Warum macht sie das? Weil sie Angst vor den Menschen hat. Weil sie weiß, dass die Leute mit den Fingern auf sie zeigen. Dass getuschelt wird. Dass böse Worte fallen. Natürlich nur so leise ausgesprochen, dass sie es gerade noch verstehen kann. Die Hure, die Schlampe. Und das Schlimme ist, dass sie dieses Denken nicht nur von den Leuten hört, sondern tief in ihrem Inneren glaubt sie das. Ich bin so schmutzig. Ich bin so verdorben. Ich hab's vermasselt. Ich hab's versaut. Ich bin nicht mehr zu gebrauchen. Oh, wenn die anderen wüssten. Oh, wenn Gott das wüsste. Ja, wenn ich das zugeben müsste. Scham. Und Jesus möchte ran an diesen Punkt. Merkt ihr, das ist unglaublich. Er möchte ran an diesen Punkt, nicht um diese Frau fertig zu machen, sondern damit sie heil werden kann. Wenn ihr das mal durchlest, wie diese Frau dann verändert weggeht. Sie geht ins Dorf und sagt, hey Leute, ich habe den Messias gefunden. Dann sagen die alle, noch so ein Mann, den du da gefunden und aufgegabelt hast. Doch. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Das hat sie vor den Menschen ausgesprochen. Sie hatte keine Angst mehr. Sie stellt sich hin und sagt, hey, der Mann, der weiß Bescheid. Wisst ihr, Jesus weiß Bescheid, aber es tut mir nicht mehr weh. Es befreit mich. Mit dem Heiligen Geist beten. Ich kann mir vorstellen, du hast vielleicht was ganz anderes erwartet heute Abend. So vielleicht so Rezept Nummer 37 eines erprobten Charismatikers. Das vollmächtige Gebet. Wie bekomme ich die Prophetie in mein Leben hinein? Oder irgendwie sowas. Beten für Kranke. Alle Rollstühle werden nicht mehr gebraucht. Oder ich weiß ja nicht. Ja. Aber für einige von euch hat dieser Vortrag, diese Predigt eine Wendung genommen, die du nicht erwartet hast. Nämlich es geht darum, dass Jesus an den Punkt deiner Scham möchte. Und dass dort Gebet beginnt. Dort beginnt Gebet, wo ich Gott nichts mehr vorspiele. Wo ich in meiner frommen Beschäftigung nicht so tue, als ob alles in Ordnung wäre. Und jetzt frage ich dich mal, Vor was hast du Angst heute Abend? Jeder, der hier ist, jeder hat Angst vor irgendwas. Was ist deine tiefste Angst? Was darf auf gar keinen Fall rauskommen? Was darf in deinem Leben nicht passieren? Auf gar keinen Fall. Was darf nie eintreten? Wir sind ja solche Weltmeister in dem, was nie passieren darf. Gott, das darf nie passieren. Meine Kinder und mein Haus und meine Arbeit und meine Berufung und was auch. Gott, rette mich, hilf mir, schütze mich, mach alles, dass das nicht eintritt. Aber vielleicht sagt Gott, und wenn? Was ist dann? Beten im Geist und in der Wahrheit würde bedeuten, lieber Gott, ich möchte mal den Worst Case mit dir jetzt anschauen. Den Worst Case, auf Deutsch, das Schlimmste, was passieren könnte. Das, wovor ich wirklich Angst habe, das möchte ich mir jetzt mit dir gemeinsam anschauen. Was möchtest du mir dann sagen? Was würde dann passieren? Was hast du dann auf dem Herzen für mich? Meinst du wirklich, ich sollte vielleicht eine Therapie machen? Sollte ich vielleicht zugeben, dass ich süchtig bin? Bisher habe ich es gut versteckt. Ist das vielleicht der Ausweg, dass ich das endlich mal zugebe? Was auch immer das für dich heute Abend ist, lass es zu. Gib dem Heiligen Geist Raum. Fang an, ich möchte mich damit reinnehmen, fang an, ein wahrer Mensch zu werden. Du kannst das nicht aus eigener Kraft. Du kannst das nur, wenn du das annimmst, was Jesus dieser Frau im Gespräch bedingungslos schenkt und spiegelt. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Und deshalb kannst du wahr werden. Ich schließe mit einer Szene aus einem Film. Good Will Hunting heißt dieser Film. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere, mit Robin Williams, der kürzlich verstorben ist, sich selber das Leben genommen hat. Toller Schauspieler. Good Will Hunting, ein wirklich, wirklich sehenswerter Film. Da ist so ein junger Mann, der in seiner Kindheit missbraucht wurde und der auch diese Betonmauern um sich gebaut hat, die ihn beziehungsunfähig gemacht haben. Und der Therapeut oder sein Mentor, da gibt es eine Szene, da sagt er ihm, du bist nicht schuldig. Du bist nicht verantwortlich, ich weiß nicht mehr wörtlich, du bist nicht verantwortlich für das, was geschehen ist. Und Will antwortet, ja, ich weiß. Und dann sagt der Therapeut nochmal, du bist nicht verantwortlich. Ja, ich weiß. Und das Verflixte, das Dramatische ist, dass der Therapeut das immer wiederholt. Und irgendwann wird das diesem Klienten zu dicht. Dieses Ja, ich weiß, dieses Abwehrende, ja klar, weiß ich doch. Das bröckelt. Und er fängt an zu weinen. Und plötzlich lässt er diese Wahrheit an sich heran. Schau, und vielleicht ist es heute Abend bei dir auch so. Wie viel tausend Prediger und Kinder, Gottesdienstmitarbeiterinnen und was auch immer haben dir gesagt, Gott liebt dich. Und du sagst, ja, ich weiß. Ja, weiß ich. Ist doch klar. Habe ich schon gehört, als ich 3 war, 4 war, 5 war. Biblischer Unterricht, Konfirmandenunterricht. Klar, Gott liebt mich. Aber vielleicht kommt irgendwann einmal dieser Punkt, wo Gott da sagt, ich liebe dich. Und du sagst, ja, ich weiß. Und er wiederholt das. Und plötzlich merkst du, hey, wenn das stimmt, dann kann ich wahr werden. Wenn wir an diesem Punkt sind, das ist Gebet, dann fängt Beten eigentlich erst richtig an. Verzeiht mir so, dass ich so ein kleines bisschen nur die Schmalspur aufgezeigt habe, aber vielleicht ist es für den einen oder die andere von euch die Einladung, sich dem Abenteuergebet neu zu stellen, neu zu entdecken, was es heißt, mit dem Heiligen Geist zu beten, was es heißt, zu beten im Geist und in der Wahrheit. Danke.